Vordergründig ist es ein Streit unter Lungenfachärzten. Doch der geht über ihre Zunft hinaus, weil er an den Grundlagen für Dieselfahrverbote rüttelt. Eine Gruppe von gut 100 Lungenfachärzten um Professor Dieter Köhler zieht Studien in Frage, die beispielsweise von jährlich bis zu 13.000 zusätzlichen Toten in Deutschland durch zu viele Stickoxide in der Luft sprechen. Doch schon das Beispiel der Raucher zeige, das sei einfach nicht plausibel, so Dieter Köhler im Fernsehsender Welt. Denn die Raucher inhalieren große Mengen an Stickoxid und noch mehr an Feinstaub und fallen nicht nach wenigen Wochen tot um, was sie nämlich müssten, wenn man diese Zahlen übertragen würde. Also das zeigt ganz klar, dass etwas an diesen Sachen nicht stimmt. Ärzte wie er sehen jeden Tag Menschen, die an Lungenkrebs oder anderen Lungenerkrankungen stürben, aber sie sehen keine Menschen, die durch Feinstaub oder NOx stürben. Deshalb sollten die aktuellen Grenzwerte, etwa der von 40 Mikrogramm Stickoxid, der, wird er überschritten, in zahlreichen Städten zu Dieselfahrverboten führt, ausgesetzt oder erhöht werden, zum Beispiel auf 100 Mikrogramm. Die Umweltmedizinerin Professor Barbara Hoffmann hält im Deutschlandfunk dagegen. Es gebe umfassende Studien, die zweifelsfrei darlegten, dass Feinstäube und auch Stickoxide gesundheitsschädlich sind. Jetzt zu dem Kommentar, dass Herr Köhler noch keine Stickstoffdioxidtoten gesehen hat. Ja, das ist richtig, aber man sieht auch keine Cholesterintoten oder Rauchtoten. Menschen sterben nicht an Risikofaktoren, sondern Menschen sterben an Erkrankungen. Und für diese Erkrankungen gibt es bestimmte Risikofaktoren. Das heißt, zum Beispiel ein Raucher hat ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, aber nicht jeder Raucher bekommt einen Herzinfarkt. Politisch ist das Infragestellen der Grenzwerte hochwillkommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält die Zweifel der mehr als 100 Lungenärzte für wichtig und auch für richtig. Natürlich glaube ich dran, weil da sind ja Koryphäen dabei, die sich schon öfter zu Wort gemeldet haben, aber vielleicht zu wenig gehört wurden. Und wenn man die Schockzustände ja erlebt hat, die manches Urteil ausgelöst hat, auch eine nur ideologiegesteuerte Diskussion, dann weiß man, was jetzt notwendig ist, nämlich Versachlichung. Davon aber ist wenig zu spüren. Oliver Luksic etwa, der verkehrspolitische Sprecher der FDP, aber auch Politiker der AfD, sehen sich bestätigt in ihrer Kritik an einer absurden Grenzwertpolitik. Grüne wie Naturschützer sprechen dagegen von Effekthascherei. Die Umwelthilfe wiederum, die bisher zahlreiche Fahrverbote eingeklagt hat, gibt sich gelassen. Die Grenzwerte würden so schnell nicht verwässert. Da ist Barbara Metz, die stellvertretende Geschäftsführerin, ganz sicher. Wenn wir einen gesetzlich neu vorgeschriebenen Grenzwert haben, ja, dann ist natürlich die Klagegrundlage weg. Aber das wird nicht passieren, das kann ich Ihnen versichern. Bleiben die Mediziner mit ihren Gutachten und Zweifeln. Noch im Herbst hatte die Vereinigung der Lungenfachärzte DGP eindeutig Position bezogen. Studien zeigten, dass die Feinstaubbelastung durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr gesundheitsschädlich ist. Nun zieht eine kleine Gruppe, es sind knapp 10% der DGP-Mitglieder, das in Frage. Und so weiß auch der derzeitige Präsident der DGP, Klaus Raabe, derzeit nur eins. Der kritische Dialog reicht von, ist alles Blödsinn, bis zu, ich weiß es genau, es sind 40 Mikrogramm. Die Wahrheit liegt dazwischen.